Wüsst ich, dass du mich lieb und wert ein bisschen hieltest. Und von dem, was ich für dich nur ein hundert Teilchen fühltest. Und von dem, was ich für dich nur ein hundert Flammt zu Feuersbrunst.